Erster, macht euch keine Sorgen, sondern vertraut auf Gott und auf mich. Zweiter, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn das nicht stimmen würde, hätte ich euch dann gesagt, dass ich gehe, um euch einen Platz vorzubereiten? Dritter, und wenn ich gegangen bin und euch den Platz vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Vierter, ihr wisst, wohin ich gehe, und ihr kennt auch den Weg dorthin. Fünfter, Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg wissen? Sechster, Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Sieben. Wenn ihr mich kennen würdet, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Von jetzt an kennt ihr ihn, denn ihr habt ihn ja gesehen. Achter, Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Neunter, Jesus sagte zu ihm, ich bin schon so lange bei euch, und du hast mich immer noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeig uns den Vater? Zehnter, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch spreche, sage ich nicht aus mir selbst, denn der Vater, der in mir wohnt, tut seine Werke. Elfter, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn ihr das nicht glaubt, dann glaubt wenigstens wegen der Werke, die ich tue. Zwölfter, ich versichere euch wirklich, wer an mich glaubt, wird auch solche Werke tun, wie ich sie tue. Ja, er wird sogar noch größere Werke tun, weil ich zum Vater gehe. Dreizehnter, und was immer ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater durch den Sohn geehrt wird. 14. Wenn ihr mich um etwas bitten werdet, werde ich es tun. 15. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. 16. Dann werde ich den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Helfer geben, damit dieser für immer bei euch ist. 17. Das ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht empfangen, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er wohnt bei euch und wird in euch sein. 18. Ich werde euch nicht allein lassen wie Waisen, denn ich komme zu euch. 19. Bald wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ihr aber werdet mich sehen, denn ich lebe, und auch ihr werdet leben. 20. An diesem Tag werdet ihr erkennen, dass ich im Vater bin, ihr in mir seid und ich in euch bin. 21. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm zeigen. 22. Judas, nicht Judas Iskariot, sagte zu ihm, Herr, warum willst du dich uns zeigen, aber nicht der Welt? 23. Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort befolgen. Dann wird mein Vater ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. 24. Wer mich nicht liebt, befolgt meine Worte nicht. Dabei ist das Wort, das ihr hört, nicht mein eigenes, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. 25. Das habe ich euch gesagt, während ich bei euch war. 26. Der Helfer aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 27. Ich hinterlasse euch Frieden, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht den Frieden, den die Welt gibt. Euer Herz soll keine Angst haben und nicht mutlos werden. 28. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich lieben würdet, dann würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, weil der Vater größer ist als ich. 29. Ich habe es euch jetzt gesagt, bevor es passiert, damit ihr glaubt, wenn es dann geschieht. 30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn der Herrscher dieser Welt kommt. Er hat zwar keine Macht über mich, 31. aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und nach dem Auftrag handle, den mir mein Vater gegeben hat. Steht auf, lasst uns von hier weggehen.